Das nächste Lied widmen wir den Toten, die wir alle vielleicht kennen. Reden, zweites Gesicht. Zweite Gesicht, es ist um sein ganzes Leben, was davon übrig ist. Die Augen von der anderen Welt, ja, weiß er nicht, was er richtig ist, und er quält sich. Jeden Tag erfährt sich, jeden Scheißtag, die gleiche Frage. Jeden Tag. Ja, weiß er nicht, was richtig ist, und er quält sich. Jeden Tag! Er wehrt sich! Jeden Scheißtag! Gleiche Frage! Jeden Tag! Das zweite Gesicht, es ist schon sein ganzes Leben, was davon übrig ist. Steht er auf dem Hochhaus, weiß nicht, was zu tun. Die Stimme schreit nur, schwing! Dankeschön.